Erster Hörer jetzt, Israel. Ich lehre euch Regeln und Gesetze. Ihr sollt sie befolgen. Dann bleibt ihr am Leben. Ihr bekommt das Land, das Gott euch gibt. Zweiter, ihr sollt nichts zu meinen Geboten hinzufügen. Ihr sollt auch nichts wegnehmen. Folgt den Geboten von Jahwe, eurem Gott. Dritter, ihr habt gesehen, was Jahwe wegen Baal-Peor tat. Alle, die Baal-Peor folgten, hat Jahwe getötet. Vierter, ihr aber habt zu Jahwe, eurem Gott, gehalten. Ihr seid heute noch alle am Leben. Fünfter, ich habe euch Regeln und Gesetze gelehrt. Jahwe, mein Gott, hat es mir gesagt. Ihr sollt sie im neuen Land befolgen. Ihr werdet das Land bald bekommen. Sechster, haltet diese Regeln und befolgt sie. Andere Völker werden eure Weisheit sehen. Sie werden sagen, dieses Volk ist klug und weise. Siebter, kein anderes großes Volk hat einen Gott so nah. Jahwe, unser Gott, ist immer da, wenn wir ihn rufen. Achter, kein anderes großes Volk hat so gute Regeln. Unsere Gesetze sind sehr gut. Ich gebe sie euch heute. Neunter, passt gut auf. Vergesst nicht, was ihr gesehen habt. Denkt immer daran. Erzählt es euren Kindern und Enkeln. Zehnter, vergesst den Tag am Horeb nicht. Ihr standet vor Jahwe, eurem Gott. Jahwe sagte zu mir, sammle das Volk. Ich will ihnen meine Worte sagen. Sie sollen mich fürchten lernen. Sie sollen es auch ihren Kindern lehren. Elfter, ihr kamt näher und standet am Berg. Der Berg brannte hell. Das Feuer reichte bis zum Himmel. Sonst war es dunkel und voller Wolken. Zwölfter, Jahwe sprach aus dem Feuer zu euch. Ihr hörtet nur die Stimme. Ihr saht aber keine Gestalt. Dreizehnter, er sagte euch seinen Bund. Er gab euch 10 Gebote. Er schrieb sie auf 2 Steintafeln. Vierzehnter, Jahwe sagte mir, ich soll euch Regeln lehren. Ihr sollt sie im neuen Land befolgen. Ihr werdet das Land bald bekommen. Fünfzehnter, passt gut auf euer Leben auf. Ihr habt keine Gestalt gesehen. Das war, als Jahwe am Horeb sprach. Sechzehnter, macht keine Götzenbilder. Macht keine Figuren von Männern oder Frauen. Siebzehnter, macht keine Figuren von Tieren auf der Erde. Macht keine Figuren von Vögeln am Himmel. Achtzehnter, macht keine Figuren von Tieren, die kriechen. Macht keine Figuren von Fischen im Wasser. Neunzehnter, schaut nicht zum Himmel. Betet nicht Sonne, Mond und Sterne an. Jahwe, euer Gott, hat sie gemacht. Er gab sie allen Völkern. Zwanzigster, Jahwe hat euch aus Ägypten geholt. Er hat euch zu seinem Volk gemacht. Ihr gehört ihm jetzt besonders. 21. Jahwe war zornig auf mich, wegen euch. Er schwor, ich darf den Jordan nicht überqueren. Ich darf das gute Land nicht betreten. Jahwe, euer Gott, will es euch geben. 22. Ich werde in diesem Land sterben. Ich werde den Jordan nicht überqueren. Ihr aber werdet hinübergehen. Ihr werdet das gute Land bekommen. 23. Passt auf. Vergesst den Bund mit Jahwe nicht. Macht keine Götzenbilder. Jahwe, euer Gott, hat es verboten. 24. Jahwe, euer Gott, ist wie ein Feuer. Er ist ein starker Gott. 25. Ihr werdet Kinder und Enkel haben. Ihr werdet lange im Land leben. Wenn ihr dann schlecht handelt, macht keine Götzenbilder. Das ist Sünde gegen Jahwe, euren Gott. Er wird zornig sein. 26. Ich rufe Himmel und Erde als Zeugen. Ihr werdet schnell aus dem Land vertrieben. Ihr werdet nicht lange dort bleiben. Ihr werdet ganz vernichtet werden. 27. Jahwe wird euch unter andere Völker zerstreuen. Nur wenige von euch bleiben übrig. Jahwe wird euch dorthin führen. 28. Dort werdet ihr Götter anbeten. Menschen haben sie gemacht. Sie sind aus Holz und Stein. Sie können nicht sehen, hören, essen oder riechen. 29. Dort werdet ihr Jahwe, euren Gott, suchen. Ihr werdet ihn finden. Sucht ihn mit eurem ganzen Herzen. 30. Wenn ihr in Not seid, werdet ihr zu Jahwe zurückkehren. Ihr werdet auf seine Stimme hören. 31. Jahwe, euer Gott, ist gnädig. Er wird euch nicht verlassen. Er will euch nicht zerstören. Er vergisst seinen Bund mit euren Vätern nicht. 32. Fragt nach alten Zeiten. Fragt, seit Gott Menschen schuf. Gab es je so große Dinge? Hat man so etwas je gehört? 33. Hat je ein Volk Gott aus dem Feuer sprechen hören? Und ist es am Leben geblieben? Ihr habt es gehört. 34. Hat je ein Gott versucht, auf die Erde zu kommen? Hat er ein Volk aus einem anderen Volk geholt? Hat er das mit Wundern und Macht getan? Jahwe, euer Gott, hat das in Ägypten getan. Ihr habt es gesehen. 35. Ihr habt das gesehen. So sollt ihr wissen, Jahwe ist der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott. 36. Vom Himmel ließ er euch seine Stimme hören. Er wollte euch führen. Auf der Erde ließ er euch sein großes Feuer sehen. Aus dem Feuer habt ihr seine Worte gehört. 37. Er liebte eure Väter. Er wählte euch, ihre Kinder. Er führte euch mit großer Kraft aus Ägypten. 38. Er vertrieb Völker vor euch. Diese Völker waren größer und stärker. Er brachte euch in ihr Land. Er gab es euch als Besitz. Das geschieht jetzt. 39. Ihr sollt jetzt wissen und verstehen, Jahwe ist Gott im Himmel. Er ist auch Gott auf der Erde. Es gibt keinen anderen. 40. Haltet seine Regeln und Gebote. Ich gebe sie euch heute. Dann wird es euch gut gehen. Euren Kindern wird es auch gut gehen. Ihr werdet lange leben im Land. Jahwe, euer Gott, gibt es euch. 41. Damals wählte Mose 3 Städte aus. Sie waren östlich vom Jordan. 42. Wenn jemand einen anderen aus Versehen tötete, konnte er dorthin fliehen. Er konnte sein Leben in diesen Städten retten. 43. Das waren Bezer für die Rubeniter. Es war in der Steppe. Ramot war für die Gaditer in Gilead. Golan war für die Manassiter in Basan. 44. Das ist das Gesetz, das Mose Israel gab. 45. Das sind die Regeln und Gesetze. Mose sagte sie Israel. Das war, als sie aus Ägypten zogen. 46. Sie waren östlich vom Jordan im Tal. Es war gegenüber von Beth Peor. Dort lebte Sihon, der Amoriterkönig. Er wohnte in Hesbon. Mose und Israel besiegten ihn. Das war, als sie aus Ägypten zogen. 47. Sie eroberten sein Land. Sie eroberten auch das Land von Oge. Oge war der König von Basan. Das war das Land der zwei Amoriterkönige. Sie herrschten östlich vom Jordan. 48. Das Land reichte von Aroer am Fluss Arnon. Es ging bis zum Berg Sion. Das ist der Hermon. 49. Es umfasste die ganze Steppe östlich vom Jordan. Es reichte bis zum Salzmeer. Das war am Fuß der Pisgahänge.